Das war also Petrosino, stirnackig, dunkeläugig, ganz in Schwarz gekleidet, die typische Melone auf dem Kopf. Sie prägten sich seine Züge ein, seine Größe, manchmal trug er Absätze, um eine andere vorzutäuschen, seinen ausgreifenden Gang. Diese Begutachtung hatte praktische Gründe. Die Männer wollten wissen, wie Petrosino aussah, um ihm bei ihren Machenschaften aus dem Weg zu gehen. Doch bestimmt waren sie auch ein wenig fasziniert von diesem Star. Ein gebürtiger Italiener, der Teddy Roosevelt kennt. Sie mögen zwar Diebe und Mörder gewesen sein, aber sie waren auch Einwanderer. Petrosino verkörperte den amerikanischen Traum, schreibt der Historiker Humbert Nelly, für viele inner- und außerhalb der Italienerkolonie. Manche dieser Männer würden zu den ersten Mitgliedern des Bundes der Black Hand werden, der in jenen letzten Tagen des Jahrhunderts wie der Typhus in den Mietskasernen der Mulberry Street umging. Dass der berühmteste Italo-Amerikaner des Landes Ende des 19. Jahrhunderts ausgerechnet der war, den die Mächtigen rekrutiert hatten, um seine eigenen Landsleute hinter Gitter zu bringen, spricht Bände. Unter den Einwanderern gab es auch Künstler und Intellektuelle, Professoren, Schriftsteller, Opernsängerinnen, Bildhauer, die große öffentliche Kunstwerke schufen. Für die interessierte man sich im Land allerdings kaum. Fasziniert waren die alteingesessenen Wasps und Knickerbocker von Petrosino, dem Menschenjäger. Ihn akzeptierten sie wie keinen anderen Italo-Amerikaner seiner Zeit. Es war, als wäre das Bild, das man sich von Italienern machte, derart beschränkt, dass von den tausenden Gestalten, die durch die Tore von Ellis Island kamen, nur zwei darauf Platz hatten. Der Mörder, der Amerika in Angst und Schrecken versetzte, und sein Gegenpart, der Gesetzeshüter, der Erlöser. Eine besondere Eigenschaft des Detectives erklärt, weshalb er auf der Mott Street respektiert, ja sogar bewundert wurde, wenigstens von denen, die ihn nicht hassten. Deutlich hervor trat sie im Fall Angelo Carbone. Eines Abends im Jahre 1897 geriet der junge Italiener Angelo Carbone beim Trinken in einem Café namens Trinacea mit dem 42-jährigen Natale Brogno aneinander. Im Laufe des folgenden Handgemenges bekam Brogno ein Messer in den Rücken. Carbone beteuerte seine Unschuld, wurde jedoch nach achtstündiger Verhandlung, damals eine der schnellsten in der Geschichte New Yorks, von einer Manhattaner Jury des Mordes für schuldig befunden. Der irische Richter, der obendrein großer Sachem von Tammany Hall war, verurteilte Carbone zum Tode mit dem Hinweis, dieses Urteil sei eine Warnung an alle Italiener, die zu derartigen Verbrechen neigen. Der verwirrte Angeklagte wurde gefragt, ob er noch etwas zu sagen habe. »Euer Ehren«, antwortete Carbone, »warum soll ich, ein Unschuldiger, als Beispiel für andere sterben müssen?« Der junge Mann wurde nach Sing Sing verbracht, um dort seinen Termin mit Old Sparky abzuwarten, dem elektrischen Stuhl, den ein von der tödlichen Begegnung eines Säufers mit einer Stromleitung inspirierter Zahnarzt gezimmert hatte.